den Hives ging die letzte Stunde zu Ende. Die Hives aus Schweden, weiter mit dem Friedenfest. Jetzt aus Schweden, aus dem Gründungsjahr von Radio Marabu 1984, Frida Schein. Zu Upper ist es nur ein kleiner Schritt. 30 Minuten Nonstop Marabu, Summer Night, City. The sunlight, feel like sleeping. I can't take. Laden in Schweden mit Little Dragon. We never kneel to pray. harvest beyond horizons that fail. You may wake the peaceful explosions of seed, savoring the contours of silence. your mama, boo. The energetic 80s. Was war was? Was fanden Sie? Wo was du als zum ersten Mal dein Herz in Trümmern lag. Genscher in der Prager Botschaft, was war das für ein Tag? Wo warst du, als Michael Jackson ins Neverland verschwand? Wo warst du? Sag mir, wo warst du? Wo warst du, als du den ersten Kuss total vermasselt hast? Als du die schlimmste Frise hattest in der gesamten Nachbarschaft? Wo warst du, als der Tsunami halb Asien verschlang? Wo warst du? Sag mir, wo warst du? Im Herzen bleiben Bilder wie Namen auf der Haut. War wirklich alles besser, wenn du mal nach hinten schaust? Oder ertrinkt deine Erinnerung im Meer aus Nostalgie? Was war, was Fantasie? Den allerersten Kater, ich spür ihn immer noch. Die erste große Liebe, sie warf mich in ein Loch. Der erste Kuss, das erste Mal, als ob es gestern war. Es kommt grad alles wieder, ich seh es völlig klar. Auf ewig bleiben Bilder, die Narben auf der Haut. War wirklich alles besser, was war, was Fantasie? Denn im Herzen bleiben Bilder wie Narben auf der Haut. War wirklich alles besser, wenn du mal nach hinten schaust? Oder ertrinkt deine Erinnerung im Meer aus Nostalgie? Was war, was Fantasie? Was war, was Fantasie? Radio Maravu. Am Wasser erlebe ich die Freiheit. Wasser ist dicker als Blut. Am Wasser entdeck ich den Himmel. Am Wasser geht's mir gut. Bist du jemals zu weit rausgeschwommen? Warst du jemals ganz allein? Hast du jemals die Lichter am Ufer verloren? Ja, dann weißt du, auch Freiheit tut weh. Der Wind vertreibt meine Sorgen. Das Feuer verbrennt meinen Schmerz. In die Erde pflanzt sich die Hoffnung. Doch am Wasser erkenne ich mein Herz. Doch am Wasser erkenne ich mein Herz. Wenn der November dir in die Parade fährt, wenn du kein Ende siehst, dann steig auf dein Rad, fahr nach Norden und schau nur, schau nur, schau auf den blanken Hans. Schau die Wellen und sieh seine Weite. Sieh sein graues Glitzern dort am Firmament und spüre die Liebe, die er dir bereitet. Und halt das mal aus für einen Moment. Der Wind vertreibt meine Sorgen, das Feuer verbrennt meinen Schmerz. In die Erde pflanze ich die Hoffnung. Kennst du die Freuden und Tage des Sommers? Kennst du die Lust, die die Haut verströmt, wenn die Sonne dein Bad im See verdunstet und dich mit all dem Unsinn versöhnt? Der Wind vertreibt meine Sorgen, das Feuer verbrennt meinen Schmerz. In die Erde pflanze ich die Hoffnung, doch am Wasser erkenne ich mein Herz. Doch am Wasser erkenne ich mein Herz. Ja, am Wasser erkenne ich mein Herz. Die Schauspielerin Katrin Saß, davor Harald Reitinger. Aus der Oldie-Kiste Shadi, zweimal Melanie Di Biasio aus Belgien und aus Schweden Little Dragon. Abba und Frida, weiter mit dem Friedensfest. Marcel Fischer auf Radio Marabu. Menschen, ich werde es schaffen. Sabine Langer war schon mal bei uns zu hören. Sie ist natürlich auch hier beim Friedensfest in Rostock. Erstmal ein gewisser Eindruck. Wir sind jetzt ganz kurz vor Beginn der Veranstaltung und ich finde eigentlich, sind schon ein paar Leute da. Ist doch eigentlich schön, oder? Ja, also ich bin froh, dass wir gesagt haben, dass wir das als Genossenschaft tragen. Alles das, was an Geld nicht reinkommt, weil es einfach ein Zeichen setzt. Ein Zeichen für Frieden, ein Zeichen für die Künstler, dass sie sich verlassen können. Und wir einfach das Gefühl haben, es ist an der Zeit, sich zu zeigen. Ich glaube auch, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo es für Künstler schwierig ist, die Klappe zu halten. Ich denke, das wird weniger und schlechter funktionieren. Vielleicht jetzt nicht für die ganz, ganz Großen. Also das ist ja schon immer was anderes gewesen. Aber wirkliche Künstler, die jetzt auf mittleren Bühnen stehen oder kleinen Bühnen, da ist es auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr möglich. Du hast ja jetzt einen Künstler gewünscht, von dem ich mir auch gewünscht hätte, er wäre ein bisschen deutlicher gewesen. Ich mag ihn nämlich sehr. Konstantin Wecker, ich vermisse ihn sehr. Er war damals, ich war in Bonn, da war er da und ich habe ihn so oft gehört und ja, ich vermisse ihn einfach. Was ich aber noch sagen wollte, ist, glaube ich, dass dieses Miteinander und dieses Füreinander einstehen und für den Frieden sich hinzustellen, gerade wirklich an der Zeit ist. Wir können einfach nicht mehr zugucken. Wir haben Kinder, wir haben Enkelkinder. Wir brauchen diese Menschlichkeit und wir brauchen Frieden auf dieser Erde. Wir müssen vor allem wieder lernen, uns einander zuzuhören, gegenseitig, egal wie weit die Meinungen auseinander sind. Ja, zuhören, in den Austausch gehen. Waffen ist kein Austausch auf der Ebene der Menschlichkeit. Wir müssen miteinander reden und ich glaube, dass dies möglich wäre, wenn alle an einem Tisch sitzen. Konstantin Wecker jetzt hier bei uns. Danke, Sabine Langer. Tschüss, viel Freude. Das Land steht stolz im Feiertagsgewand. Die Zollbeamten sind schön aufgeputzt. Sogar die Penner haben Ausgang. Und am Rand sind ein paar Unverbesserliche noch verdutzt. Die alten Ängste, pittoresk gepflanzt, treiben sehr bunte, neue Blüten. Die Bullen beißen wieder und der Landtag tanzt. Endlich geschafft, ein Volk von Phagozyten. Jetzt ist es allen klar, der Herr baut nie auf Sand. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden, es herrscht wieder Frieden, es herrscht wieder Frieden im Land. Vereinzelt springen Terroristen über Wiesen. Wie schick, die Fotoapparate sind gezückt. Die alten Bürgerseligkeiten sprießen, die Rettung, Freunde, ist geglückt. Die Schüler schleimen wieder um die Wette, die Denker lassen Drachen steigen. Utopia unaniert im Seidenbette, die Zeiten stinken und die Dichter schweigen. Wie schön, dass sich das Recht zum Rechten fand. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es es herrscht mir Frieden, es herrscht mir Frieden, es herrscht mir Frieden im Land. Jetzt mit einem runden Weib begnügen, drei Kinder zeugen, Eigenheime pflanzen und die Menschheit endlich mal um mich betrügen. Wohin denn leiden? Schließ mir, Herr, den Mund. Wirf mir die Augenbinden runter und den Stirnverband. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden im Land. So, ich begrüße beim Friedensfest hier in der Nähe von Rostock Lühl. Hallo, sei gegrüßt. Ja, Tachchen, hallo. Du bist ja ein Künstler mit einer unglaublich langen künstlerischen Karriere, auch international bekannt gewesen, und hast in einer frühen Phase angefangen mit einer Band namens Die Agitation. Und wir sind ja jetzt so bei einem Friedenskonzert, wo es ja auch auf jeden Fall politisch zugeht. Kannst du da eine Brücke bauen von deinen Anfängen zu jetzt? Ja, Agitation, wir waren, damals, 67 war das auch die Zeit, wo diese Studentenunruhen waren und man schon so ein bisschen auch in der Studentenkrawallzeit, sage ich mal, war, und wo auch in den Ende der 60er Jahre wurde ja auch viel umgekrempelt und viel aufgebrochen, und da war Agitation schon auch ein Name, der ganz gut passte, zumal wir halt auch eine Band waren, die sehr beweglich war. Also Agitation heißt ja auch Unruhe, heißt irgendwie Bewegung auch, also Erregung. Also das passte schon ganz gut, wobei wir damals gar keine Texte hatten. Wir haben einfach nur Instrumentalmusik gespielt, aber sehr freie Musik. Das war so unser Statement. Und da waren wir ja auch in der Studentenszene, in vielen, vielen Clubs und in der Uni, und so haben wir da gespielt. Und jetzt, Frieden und Agitation, geht das zusammen? Keine Ahnung, ich bin gar nicht so politisch, ja. Also ich meine, ich will auch eher ein bisschen eher weg von der Politik. Jetzt gut, jetzt haben wir hier ein Friedensfest und vielleicht der falsche Platz. Ja, heute wird auch hier mein letztes Mal sein, wo ich mich so politisch irgendwie engagiere, weil ich habe es die letzten 3 Jahre sehr, sehr stark betrieben, wegen der ganzen Corona-Maßnahmen, die mir nicht gepasst haben. Und für mich war das Thema aber damit durch. Und natürlich, für den Frieden zu sein, ist immer gut. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Wobei, heute merkt man ja, dass das in unserer Gesellschaft eben auch nicht mehr so angesehen ist. Ja, also das ist ja ganz fatal, was da jetzt mit Leuten passiert oder wie man in eine Ecke gestellt wird, nur weil man für Frieden ist. Insofern ist das natürlich politisch und auch macht einen schon auch nachdenklich. Die Lumpenpazifisten. Ja, genau. Und aber ich, wie gesagt, ich bin heute hier auch, da bin ich auch sehr gerne. Ich mag den Jens Fischer-Rothe dann auch gerne. Wir haben viel die letzten Jahre zusammen auch gestemmt und gemacht, und ist ein integrer Typ, und auch die anderen Künstler, die hier sind. Das macht das schon viel Spaß. Ich freue mich auch, dass die Leute sich hier so engagieren. Aber mein Fokus geht tatsächlich eher jetzt weg davon, wieder in die Unterhaltung, wo ich eigentlich mich als Liedermacher auch sehe. und die Leute zusammenzubringen. Also das ist einfach was mir gefällt, und Brücken bauen. Und das hat natürlich dann auch wiederum mit Frieden zu tun. Im Kern sollte das ja auch der Anspruch sein, dass man sich nicht vereinzelt, sondern versucht, wieder Leute zusammenzubringen. Stellst du dir das einfach oder schwierig vor in der kommenden Zeit? Ja, ich habe heute auch auf dem Weg hierher, haben wir auch diskutiert. Also ich finde, dieser Spalt, der getrieben wurde, und man sieht es ja auch in den Social Media, also dass da sehr schnell kommt da das Wort Hass vor, oder die Leute pöbeln sich an, und das würden sie ja nicht machen, wenn sie vor einem wären, oder dann würden wir viel gepflegter miteinander umgehen. Aber jetzt ist so alles vergiftet. Also ich finde, die Atmosphäre ist irgendwie vergiftet. Also so das Wort würde ich da tatsächlich wählen. Und das finde ich schlimm, ja. Da gilt es gegenzuhalten, beziehungsweise mit Freundlichkeit und Gelassenheit vielleicht auch Leuten den Wind aus den Segeln nehmen, die einfach nur aggressiv pöbeln wollen. Also ich meine, das bringt uns alle nicht weiter, und ich finde, das kann man vielleicht beim Fußball machen oder irgendwo, ja, aber wenn man also politisch diskutiert oder überhaupt über Meinungen und Meinungsaustausch diskutiert, dann finde ich, sollte man die Worte wählen, gut wählen und ein bisschen mehr nachdenken, als nur immer irgendwelche Parolen schreien. Und das ist jetzt so der Fall, habe ich das Gefühl, bei einigen. Und man kommt gar nicht mehr ins Gespräch, sondern man wird gleich irgendwie verurteilt, oder da ist die Toleranz, jemandem zuzuhören, ist wirklich gesunken. Ist das auch Verantwortung der Medien? Auf jeden Fall. Also ich finde, gerade in den letzten 3 Jahren, was die Medien gemacht haben oder was aber auch von der Politik, finde ich, geschürt wurde, geht in diese Richtung. Und das kann ich nicht für gut heißen. Und ich versuche immer in meinem ganzen Leben auch Leuten zuzuhören oder einfach aufeinander zuzugehen. Und ich meine, das ist der Weg, den wir alle, finde ich, gehen sollten oder versuchen zumindest. Ja, wenn es manchmal nicht geht, weil jeder so auch seine Grenzen hat, okay, aber man sollte es trotzdem versuchen, jemanden auch zuhören zu können, auch wenn der vielleicht eine andere Meinung hat, als die man selber gut heißt. Ich möchte jetzt noch Musik spielen. Wir sind nämlich in einer Radiosendung. Von dir läuft auf jeden Fall Musik in der Sendung. Ich spiele jetzt was von Nico, kannst dir denken, aber ich habe dich nicht nach ihr gefragt. Die Leute können die Bücher kaufen. Danke dafür. Ja, gut, Nico, ja, da ist ja gerade der Sohn gestorben, aber gut, das passt jetzt, glaube ich, nicht hierher. Aber was immer du spielst, also da kannst du. Ich spiele Femme Fatale. Ah, okay, ja gut, da liegst du ja auch gut. Ich meine, ja, hat X jetzt nichts mit zu tun, außer dass ich mit Nico mal zusammen war, aber das Lied ist natürlich toll. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. Clown. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows. she does to please. She's just a little tease. Ja, hier ist Lil und ich freue mich, wenn ihr Radio Marabu hört. Das ist Europa Alternative Music. Ich bin die freie Rede. Wie hat man mich geliebt? Wie hat man mich gefeiert? War stolz, dass es mich gibt. Ich kam groß raus auf YouTube meiner Bleibe. Facebook, Twitter, Instagram für Texte, die ich schreibe. Peu à peu klaute man mir die schönsten Worte. Reden ging dann immer mehr, nur noch mit Eskorte. Freunde blieben weg, kehrten mir den Rücken. Sagten mir, ich rede Dreck, ich solle mich verdrücken. Ich bin die freie Rede. Werden vorgesagt, Münder geknebelt, Lügen nicht hinterfragt, Wahrheit wird vernebelt. Kommt mir alles spanisch vor, man sagt, ich würde hetzen. Dabei habe ich nichts getan, stehe in Gesetzen. Speakers Call an mein Zuhause, dort war ich geboren. Da hat man mich festgenommen und ich habe verloren. Bin aus allem rausgefallen, lebe auf der Straße. Auch da will man mich nicht mal mehr zum Spaß. Ich gebe nicht auf, ich mache weiter, stelle mich der Fehde. Ich gehe nicht, ich bleibe hier, ich bin die freie Rede. Raus auf YouTube meiner Bleibe, Facebook, Twitter, Instagram für Texte, die ich schreibe. Peu à peu klaute man mir die schönsten Worte. Reden ging dann immer mehr, nur noch mit Eskorte. Freunde blieben weg, kehrten mir den Rücken. Sagten mir, ich rede Dreck, ich solle mich verdrücken. Reden werden vorgesagt, Münder geknebelt. Lügen nicht hinterfragt, Wahrheit wird vernebelt. Kommt mir alles spanisch vor, man sagt, ich würde hetzen. Dabei habe ich nichts getan, stehe in Gesetzen. Speakers Call an mein Zuhause, dort war ich geboren. Da hat man mich festgenommen und ich hab's verloren. Bin aus allem rausgefallen, lebe auf der Straße. Auch da will man mich nicht mal mehr zum Spaße. Ich geb nicht auf, ich mache weiter, stelle mich der Fehde. Ich gehe nicht, ich bleibe hier, ich bin die freie Rede. Man muss lange suchen bei der Tagesschau. Die Außenminister der BRICS-Staaten treffen sich heute in Südafrika, um ein Gipfeltreffen der Gruppe im Herbst vorzubereiten. Auch Russlands Außenminister Lavrov kommt dazu heute nach Kapstadt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem, wie sich die Zusammenarbeit untereinander, aber auch mit den G20 verbessern lässt. Zu den BRICS-Staaten gehören die 5 aufstrebenden sogenannten Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Sie vereinen ca. 40% der Weltbevölkerung und mehr als 26% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Da haben wir es mal offiziell aus bester Quelle. Die Frankfurter Rundschau lässt uns wissen, Südafrika spricht eine pauschale Immunität für Wladimir Putin bei dem kommenden Gipfel aus. Dieser findet im August in Durban statt. BRICS wurde 2006 gegründet als wirtschaftliche und politische Alternative zum als zu dominant empfundenen Westen. Der Staatenverbund, dieses Wissen erlaubt uns großzügig auch die Frankfurter Rundschau, gewinnt an Bedeutung, tritt zunehmend in Konkurrenz zur G7. Die Kollegen von Russia Today interviewten den kubanischen Präsidenten. Der Eckpfeiler der heutigen globalen, internationalen Beziehungen ist die aggressive, hegemonistische Politik der Vereinigten Staaten von Amerika, die auf dem Bau von Mauern, der Verhängung von Sanktionen, Erpressung, Aggression und Verleumdung beruht. Ich denke, dass BRICS eine brillante Alternative für die wirtschaftliche Integration darstellt, insbesondere für die Entwicklungsländer und die ärmeren Nationen, die sogenannten Drittweltländer, den globalen Süden. Da BRICS für multipolare Beziehungen steht und ich glaube, dass man die führende Rolle Russlands bei der Gestaltung dieser multipolaren Welt anerkennen muss, schlagen die BRICS-Staaten als Befürworter der Multipolarität und mit entsprechenden Ansichten zur Weltwirtschaft vor, den US-Dollar aufzugeben. Was bedeutet der Verzicht auf den US-Dollar im Kontext der internationalen Wirtschaft und des internationalen Handels? Zunächst einmal dient eine De-Dollarisierung als Grundlage für inklusivere, für beide Seiten nützliche Beziehungen. Bin in Havanna, die Welt verschriebe, wackeln im Weißen Haus die Stühle. Jahrgang 49 lernen mit Schlager 1978, sind in Havanna die Weltfestspiele, wackeln im Weißen Haus die Stühle. Mögen sie wackeln, lernen mit Schlager. Yeah. Freiheit besungen von Wham und Freiheit im Jahr 1990 besungen von Whams George Michael.